Amok lauf der Weihnachtsgans. Wir hatten einen schönen Garten. Dort wuchsen Bäume, Blumen, Äpfel und Tomaten. Und was kann es denn schon dafür? Dort gab es auch allerlei Getier. Doch langsam waren traurig wir. Kam es zu einer Mistung hier. Erziehung ist, was keiner ahnt. Das war auch hier eiskalt geplant. Tiere wehrten sich weit auf, die Schicksal nahm den schlimmsten Mut. Es wurde Winter, was geschah, wir froren und das Fest war nah. Die Mutter heizte kräftig ein, als schmerzte es groß ihr Herzes ein. Erkoren war die Weihnachtsgans für unser Fest in diesem Jahr. Holten eine Axt herbei. Gesetz, für das wir überall auf Erden ersuchen und gelüstet werden. Der steht als Überraschung vor der Tür. Verschicklich misslich fest dich noch dafür. Der Krieg ist das Erziehungsziel, obwohl Erziehung sagt, dass sie es nicht will. Unglaublich viele Lebewesen verlieren Liebe und ihr Blut. Erziehung aber tut uns gut. Und wer sich wehrt und es kapiert, der soll's bereuen. Denn niemand braucht sich's nicht zu scheuen. Erziehungslehrer wird studiert. Willst du nicht ihr Opfer sein, so musst du Täter werden, dahin ich weiche. Erziehung ist kein Recht, Entmündigung ist schlecht. Und setzte wieder ihren Kopf auf ihren Hals, den man von Körperliebe abgetrennt. Und schritt zu Rache immer öfter, nicht nur im Einzelfall des Falls. Und eh das grausam Recht in Sause Schmatz begann, die ganz auf ihre Rache Wut sich wohl besann. Sie war nicht dumm, war nicht beknackt, sie hat noch wieder nicht geschnackt. Riss sich ein paar davon heraus, begann den Anti-Schmausig graus. Dann ertönte der Alarm und ein Signal, das Friedensschütze Sonderkommando der Gänsebratenunterstützer stand in den Saal. Und ehe sie sich ungesehen, da war's wirklich um die Gans geschehen. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Schreck, schreck, schreck, schreck, schreck. schrumpelig ein mit den Händen unter den Schoß. Ihr Vater nimmt an sein Klagelied. Die Arme und die Gäste schlichter und zieht man hier das Arm im Stichlitz. Sie sehen mich in der Töchter Söhne, wir sehen näher unseres Westungsgroß, legen hier ihr Blut. Und sind die Opfer eines gemeinen, eiskalten, mörderischen, psychisch wahnsinnigen, terroristischen Gewalttätern geworden. Wir danken und gedenken der anständigen, unschuldigen Gänseschlechterfamilien. Sie haben es verdient, da wir sie in unserem Gedächtnis und in unserem Herzen bewahren. Wir sind alle so tief betroffen, dass wir gar nicht mehr über die Gründe der Tat nachdenken sollten. Wir verstehen diese Tat nicht. Wir haben dafür nicht einmal die richtigen Worte. Die Taten sind unerklärlich. Wer meint, eine Erklärung dafür zu wissen, macht sich mitschuldig. Solche Täter sind Bestien. Sie sind das leibhafte Böse schlechthin. Ihre Handlungen, für die alle Erklärungen versagen, deren Gründe wir nicht begreifen können, sprechen für sich. Und deshalb ist auch, wäre sie noch am Leben, keine Bestrafung. Zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart, zu hart. Ist letzter Rest. Es war ein pädagogisch wertvoll ehrenhaftes Schweinefest. Und die Moral von der Geschichte? Erziehe, schlachte niemals nicht. Die Lebens- und auch Liebeslust von Gänsen und von Kindern nicht.